Heute mit Pastor Joseph Prince. Hey, New Creation Church. Hallo, New Creation Church. Ich glaube wirklich, dass das Evangelium der Gnade einen großzügiger macht. Es öffnet die Herzen, und das sehe ich bei euch allen. Dafür bin ich dankbar. Ich bewundere euch, besonders dafür, wie ihr die Verkündigung des Evangeliums durch euer Zeugnis vereinfacht. Wir sind keine perfekten Menschen. Das werden wir dir als Erstes sagen, falls du hier Gast bist und denkst, die Gemeinde ist voller Heuchler. Okay, ich sage dir, einer mehr macht keinen Unterschied. Also herzlich willkommen, preist Gott. Eigentlich ist die ganze Welt voll von Heuchlern. Und genau darüber möchte ich heute auch sprechen. Ich glaube, dass es etwas an dieser Heuchelei gibt, das die stärkste Reaktion von Jesus hervorruft. Von allen Sünden, die Jesus in den Evangelien öffentlich rügt und aufdeckt, wendet er sich am stärksten gegen die Heuchelei. Man sieht nirgends, dass er Zöllner, gesellschaftliche Außenseiter, Prostituierte seiner Zeit gerügt hat. Nirgendwo in den Evangelien findet man das. Aber die Pharisäer, die Selbstgerechten, die hat er gerügt, weil Heuchelei diese Wut in ihm hervorruft. Und wir werden gleich sehen, warum das unseren Herrn so bewegt. Und wenn du es entdeckst, wirst du erkennen, wie lieblich er ist. Es liegt daran, dass er sie geliebt hat. Und bevor wir darauf eingehen, möchte ich kurz sagen, dass ich auf meiner jüngsten Reise das Privileg hatte, zum allerersten Mal ein Video zu zeigen, das ich lange vorbereitet habe. Es basiert auf einer Offenbarung, die Gott mir vor vielen Jahren in Israel gab. Es geht um Jesus auf dem Berg der Seligpreisungen. Gleich nachdem er die Bergpredigt gehalten hatte, reinigte er einen Aussätzigen. Wir zeigten das Video dort zum ersten Mal, weil es erst fertig wurde, als ich in Israel war. So knapp war es. Und ich erhielt es erst 2 Tage, bevor wir es zeigten. Also zeige ich es euch jetzt zum ersten Mal. Aber davor möchte ich über den Hintergrund dieses Videos sprechen. Ich bin überzeugt, dass es ein Stück weit die Lieblichkeit unseres Herrn Jesus Christus zeigt. Wisst ihr, überall in Israel ermutige ich die Menschen, Jesus zu suchen. Die Reiseführer können einem die Fakten und Details der Orte nennen, den historischen Hintergrund erklären. Sie können sehr bewandert bezüglich des historischen Jesus sein, stimmt's? Aber viele von ihnen sind nicht errettet. Es liegt an uns, an all diesen Orten nach Jesus zu suchen. Seht seine Schönheit, seine Herrlichkeit, seine Vorzüge. Einer meiner Lieblingsorte ist der Berg der Seligpreisungen. Hier könnt ihr ein Bild davon sehen. Dieser Ort ist bestätigt als die historische Stelle. Es gibt Studien dazu und all das. Und nicht nur das, die Akustik ist fast perfekt. Wir haben das schon ausprobiert, unsere Pastoren, wenn wir dort sind. Seht ihr diese Bananenplantage? Diese Bananenplantage da unten, das ist der Ort, wo die Menschenmassen gewesen wären. Und seht ihr, wo die Felsen sind? Dort hatte Jesus gesessen. Vielleicht hat er auf einem dieser Felsen gesessen. Dort gibt es nicht viele Felsen, aber er könnte auf einem davon gesessen haben. Die Bibel berichtet, er stieg auf einen Berg, setzte sich und predigte den Menschen, selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Friedfertigen. Genau auf diesem Berg, das ist der Ort. Und die Akustik ist fast perfekt. Eine Studie einer amerikanischen Universität hat diesen gesamten Ort topografisch untersucht und festgestellt, dass die Akustik nahezu perfekt ist. Und wir haben es getestet. Wir ließen unsere Pastoren jenseits der Bananenplantage weiter hinten stehen. Es gibt dort einen Weg, also standen wir dort unten. Tatsächlich habe ich dort auch 1 oder 2 Mal gestanden. Und ein Pastor lief hierher, setzte sich auf einen dieser Felsen und rief mit lauter, aber nicht schreiender Stimme, "Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen." Und seine Stimme wurde über das Tal getragen. Man konnte seine Stimme hören. Jesus brauchte also kein Mikrofon. Sein Vater hatte diesen Ort für ihn vorbereitet. Ist das nicht erstaunlich? Also das ist der Ort des Berges der Seligpreisungen. Viele von euch waren schon dort. Vor einigen Jahren war ich dort oben mit den Pastoren bei einer unserer vielen Israel-Reisen. Ich ging ein Stück in diese Richtung. Nehmen wir an, dies hier ist die Richtung der Bananenplantage, wo die Menschen waren, als Jesus predigte. Also ließ ich die Pastoren unten reden und ging in diese Richtung. Und es ist sehr interessant, Jesus reinigte den Aussätzigen. Aber was sagt das Alte Testament über den Aussatz? Aussatz ist dort eine Art Symbol für die Sünde. Aussatz ist so beschaffen, dass man, wenn man ihn hat, außerhalb des Lagers leben muss, an einem abgelegenen Ort. Diejenigen unter euch, die den Film Ben-Hur gesehen haben, wissen das. Die Aussätzigen sind isoliert und dürfen sich nicht unter die Menschen mischen. Die Bibel berichtet also, dass Jesus, nachdem er gepredigt hatte, den Aussätzigen reinigte. Offensichtlich war der Aussätzige nicht in der Menge. Er wäre gesteinigt worden. Denn nach dem Gesetz wird der Aussätzige als unrein angesehen, ein Symbol für Sünde. Wer den Aussätzigen berührte, wurde unrein. Also direkt nachdem Jesus den Menschen gepredigt hatte, angenommen, ich blicke auf den Berg der Seligpreisungen, ja? Ich schaue auf die Leute dort. Ich bewege mich in diese Richtung. Und genau das tat ich zum ersten Mal. Ohne über irgendetwas nachzudenken, ging ich einfach diesen Weg entlang. Mir wurde klar, dass dieser Pfad direkt nach Kapernaum führt. Nach der Reinigung des Aussätzigen, so berichtet die Bibel, kam Jesus in Kapernaum an. Es liegt genau in dieser Richtung. Wenn dies die Richtung ist, wo die Menschen waren, ging er in die entgegengesetzte Richtung. Er ging nicht hinunter zu den Menschen. Lange Zeit dachte ich, er wäre zur Menge hinabgestiegen. Doch Kapitel 8 beginnt nach der Bergpredigt mit den Worten, als Jesus die Predigt beendet hatte, als er den Berg hinabstieg, folgten ihm die Menschenmassen. Ich dachte immer, er wäre dort hinuntergegangen, wo die Leute waren. Aber wenn er diesen Weg hinabging, dann macht der Satz, dass die Menschenmassen ihm folgten, keinen Sinn. Denn in dem Fall würde er sich ja auf sie zubewegen, nicht wahr? Wenn ich auf euch zugehe, könnt ihr mir nicht folgen, oder? Also muss er diesen Weg gegangen sein. So ging ich diesen Weg entlang und plötzlich ließ mich der Herr innehalten. Ich sah einen riesigen Felsen am Wegrand oder einen Haufen Felsen. Und überall in der Umgebung waren Steinplatten verstreut. Der Herr begann mir eine innere Vision zu geben, eine wunderbare Geschichte über den Aussätzigen. Und ich begann zu sehen, dass der Aussätzige unter einem dieser Felsen versteckt gewesen sein könnte. Ich betrachtete den Felsen hier und sah, wo Jesus wahrscheinlich oben gestanden hatte. Mir wurde klar, dass er Jesus hätte sehen können, ohne dass die Menge ihn bemerkte. Er könnte Jesus gehört haben, ohne dass die Massen ihn entdeckten. Also überlegte ich, was hat er in dieser Zeit wohl gehört? Welchen Teil der Bergpredigt hat er wohl mitbekommen? Vielleicht hörte er Jesus sagen, seht euch die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, doch euer himmlischer Vater sorgt für sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als die Vögel? Und ich konnte mir vorstellen, wie ein Vogel direkt zu seinem Felsen kam, an dem er sich versteckte und zwitscherte. Fast so, als würde er ihm sagen, warum machst du dir so viele Sorgen? Du bist wertvoller als ich und doch versorgt Gott mich. Er wird sich auch um dich kümmern. Stell dir also einen Aussätzigen vor, der seit langer Zeit keine Berührung mehr erfahren hat. Wir wissen nicht, wie lange. Er hatte wahrscheinlich eine Familie, ein Kind, das inzwischen einige Jahre alt war, aber er hat es nie berührt und wurde selbst nie von ihm berührt. Ich denke, ich lasse das Video selbst diese Geschichte erzählen. Als wir dieses Video machten, wollte ich wirklich die Schönheit meines Herrn darstellen, so wie ich ihn gesehen habe, so wie er sich mir offenbart hat. Der Heilige Geist hat mir Jesus in dieser Geschichte gezeigt und er hat alles bestätigt. Die Topographie, sie muss präzise sein. Den Menschen zugewandt und diesen Weg nehmend sind Jesus die Menschenmassen gefolgt. Er heilte den Aussätzigen, bevor die Menge ankam. Das bedeutet, die Leute sahen keinen Aussätzigen, sondern einen gereinigten Mann. Es gab keinen Grund, ihn zu steinigen, richtig? Und nicht nur das, dieser Pfad führt direkt nach Kapernaum. Und dort geschah das nächste Wunder, die Heilung des Dieners eines Hauptmanns. Alles fügt sich zusammen. Und dann bei einem unserer letzten Encounter-Night-Gottesdienste, ihr erinnert euch sicher, sang ich spontan ein Lied im Geist. Diese Musik kam direkt vom Himmel, von Gott. Das war nichts Geplantes oder ein bereits geschriebenes Lied. Es kam spontan zu mir für die Encounter Night und ich sang es im Geist. Wir haben diese Musik für das Video verwendet. Also lehnt euch zurück, dimmt die Lichter und genießt es.

yet not discovered. Da draußen gibt es Millionen von ihnen. Niemand kann die Zahl der Sterne zählen. Und niemand kann die Tiefe des Kummers in einem menschlichen Herzen ermessen. Aber Gott kann nicht nur die Zahl der Sterne zählen. Er kann sie alle beim Namen rufen. Die Wissenschaft kennt nur eine bestimmte Anzahl von Sternen mit Namen. Den Rest kennt sie nicht. Sie sind noch unentdeckt, aber man weiß, dass sie existieren. Gott kann sie alle beim Namen rufen. Und doch ist es dieser gleiche Gott, der das gebrochene Herz heilt. Jesus sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, den Armen frohe Botschaft zu verkünden und zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Die Welt ist voller gebrochener Herzen. Selbst wenn man weltliche Menschen lachen sieht in ihren Spielshows und Talkshows mit viel Gelächter, ist es, wie Salomo in seiner Weisheit im Buch der Sprüche sagte, selbst im Lachen ist das Herz schwer. Die Welt ist voller gebrochener Herzen. Und Jesus ist gekommen, gesalbt, um das gebrochene Herz zu heilen. Liebt ihr ihn? Hat euch das Video gefallen? Preist Gott. Ich möchte etwas Wichtiges sagen. Als Jesus den Aussätzigen reinigte, ereignete sich etwas, das wir verstehen müssen. Das ist meine Botschaft heute, dass die Gemeinde in einem göttlichen Rätsel, einem göttlichen Paradox steckt. Ich möchte heute über dieses Paradox sprechen, denn ich glaube, dass es das ist, was in der Gemeinde Gottes für Verwirrung sorgt. Nach dem Alten Testament würde jemand, der einen Aussätzigen berührt, Unreinheit auf sich ziehen. Aber Jesus zog keine Unreinheit an, als er den Aussätzigen berührte. Er beseitigte sie. Unter dem Gesetz macht das Unreine, das das Reine berührt, das Reine unrein. Aber unter der Gnade berührte Jesus der Reine das Unreine und das Unreine wurde rein. Das ist Gnade. Gesetz ist völlig anders als Gnade. Das Gesetz fordert, die Gnade versorgt. Das Gesetz sagt, ziehe deine Schuhe aus, damit du nicht stirbst. Der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Unter der Gnade sagt der Vater des verlorenen Sohnes, zieht meinem Sohn Schuhe an, er hat das Recht, in meiner Gegenwart zu stehen. Amen. Unter dem Gesetz gab Gott die 10 Gebote auf dem Berg Sinai, am ersten Pfingstfest, das Israel je feierte. Und 3000 Menschen starben. Unter der Gnade gab Gott den Geist und 3000 Menschen wurden auf dem Berg Zion gerettet. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion. Die Herausforderung, die wir heute haben, wie ich vorhin sagte, ist, dass wir nicht verstehen, warum Heuchelei eine solche Sünde ist, über die Jesus zornig wird. Ich fragte den Herrn einmal, Herr, warum hast du Heuchelei so sehr? Er hat nicht einmal die Prostituierten, die Zöllner, die gesellschaftlichen Außenseiter gerügt oder verurteilt. Aber er war sehr streng gegenüber der Heuchelei. Die religiösen Leiter seiner Zeit, die Pharisäer, hatten diese selbstgerechte Haltung. Und Jesus war zornig darüber. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also fragte ich den Herrn einmal, warum bist du so streng gegen Heuchelei? Und weißt du, was er mir sagte? Weil ich sie liebe. Ich liebe die Menschen. Denn er liebte die Pharisäer. Und dennoch konnte ich es nicht ganz verstehen. Er sagte, du wirst nie wissen, dass du geliebt bist, bis du erkennst, dass ich alles über dich weiß und dich trotzdem liebe. Denn wenn du die Rolle eines Heuchlers spielst, ich habe die Wörterbuchdefinition von Heuchelei nachgeschlagen, ich weiß, was es bedeutet, wollte aber wissen, was das Wörterbuch dazu sagt. Da steht Schauspielerei. Vorgeben, etwas zu sein, das man nicht ist. Schauspielerei. Du bist nicht dieser Charakter, aber du spielst diesen Charakter. Mit anderen Worten, du tust so, als wärst du etwas, das du nicht bist. Hört ihr? Erinnert ihr euch an die Geschichte von der Frau am Brunnen? Jesus entlarvte sie sanft in ihren Sünden. Warum? Weil er wollte, dass sie sich geliebt fühlt.